sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Themen, um die es sich in dieser Sendung drehen wird, sind einmal Lebensschützer und ihre Verstrickungen mit der Alternative für Deutschland. Dann wollen wir nach Syrien schauen, nach Nordsyrien, nach Kobane. Und ab dann wollen wir mit einem kleinen thematischen Block uns mit Anti-Atom befassen, zur weltweiten Renaissance und zu einem erstaunlichen Beschluss der EU-Kommission, ehe wir uns abschließend den TTIP zuwenden werden. Unser erster Beitrag kommt aus der Analyse und Kritik vom 16. September. Die Zeitung erscheint immer Mitte des Monats. So können wir natürlich nur auf die Nummer 597 zurückgreifen. Und diese hat einen Artikel unter dem Titel Märsche für das Leben, Antifeminismus als Programm, christliche Fundamentalistinnen im Schulterstoß mit der Neuen Rechten und der AfD. Mit der Alternative für Deutschland, AfD, hat die Lebensschutzbewegung eine neue Fürsprecherin, auch wenn die Partei zum Thema Abtreibung noch keine einheitliche Position vertritt. Für die Vorsitzende der AfD Sachsen, Frauke Petri, ist jedenfalls klar, die deutsche Politik hat eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen. Jede deutsche Familie solle 3 Kinder haben, sagte die vierfache Mutter und forderte eine Volksabstimmung für die Verschärfung des Paragraphen 218. Frauke Petri bedient somit eine zentrale Argumentation sowohl der Lebensschutzbewegung als auch der Neuen Rechten, die beide die Hebung der deutschen Geburtenrate zur Lösung der demografischen Krise fordern. Dieser Kurs ist nicht unumstritten. Mehrere liberale Parteimitglieder verließen Anfang 2014 die AfD. Und auch den Satz, alles dafür zu tun, dass die Zahl der Abtreibungen deutlich reduziert wird, lehnte eine knappe Mehrheit der Mitglieder in einer Online-Befragung der Partei ab. Gleichwohl zog mit der rechtskonservativen Lobbyistin Beatrix von Storch im Mai 2014 eine explizite Lebensschutzaktivistin für die AfD in das Europaparlament ein. Storch ist Vorsitzende der Zivilen Koalition und machte mit ihrer Initiative Einer von uns Lobbyismus für den Lebensschutz auf europäischer Ebene. Ihr erklärtes Ziel innerhalb der AfD ist es, dass Lebensschutz zum Thema wird. Lebensschützer aus verschiedenen Verbänden, denen die CDU zu unchristlich geworden ist, sehen in der AfD nun die Chance, abseits von fundamentalistischen Splitterparteien Parteipolitik machen zu können. Kritik an und Agitation gegen Schwangerschaftsabbrüche finden wir in Deutschland in der organisierten Form der Lebensschutzbewegung seit den späten 1960er Jahren. Es ist eine Ein-Punkt-Bewegung, die sich überkonfessionell und überparteilich gibt. Von den mindestens 60 explizierten Lebensschutzgruppen in Deutschland betreibt geschätzt die Hälfte vor allem Informations- und Lobbyarbeit gegen Abtreibungen. Die andere Hälfte bietet persönliche oder telefonische Schwangerenberatung an, ohne einen Beratungsschein auszustellen, der für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendig wäre. Einige sind auch in beiden Feldern aktiv. Die Abtreibungskritik dient den christlich-fundamentalistischen Gruppen, die nahezu ausschließlich den Kern der Aktiven stellen, immer als Ausgangspunkt für eine umfassende, generalisierende Kulturkritik an der heutigen postmodernen und individualisierten Gesellschaft. An ihrem Thema Lebensschutz spitzen sie eine Vielzahl von gesellschaftlichen Diskursen zu. Zentral ist die Annahme, dass es eine natürliche, zweigeschlechtliche Norm mit einer sich daraus ableitenden Sexualmoral geben müsse. Für sie ist die Ehe zwischen Mann und Frau mit Kindern das einzige Lebensmodell. Dieses leiten sie aus ihrem christlichen Weltbild und der Bibel ab und setzen sich für einen Staat ein, der nach den Geboten Gottes gestaltet sein solle. Die beklagte Gottlosigkeit der heutigen Gesellschaft verbinden Lebensschützer mit anderen Missständen, die als Folgen der 68er-Bewegung, insbesondere des Feminismus, identifiziert werden. Der angenommenen demografischen Krise begegnen sie argumentativ genauso wie die völkisch-nationalistische extreme Rechte, die Angst davor hat, dass die Deutschen aussterben. Mit den Kämpfen und Teilerfolgen der feministischen Bewegung der 1980er Jahre für die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung geriet die Bewegung zur Ablehnung von Schwangerschaftsabbrüchen in die Defensive. In den frühen 1990er Jahren wurden dann die Überschneidung der Lebensschütze mit der extremen Rechten bekannt. Die Lebensschutzgruppen waren als christliche FundamentalistInnen stigmatisiert. Seitdem sind sie verstärkt auf ein gutes Image und die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit bedacht. Dies drückt sich in einer entradikalisierten Sprache und einer verstärkten Lobbyarbeit in politischen Eliten aus. Zudem hat die Lebensschutzbewegung ihr Themenspektrum ausgeweitet. Die Gruppen engagieren sich seit einigen Jahren nicht nur gegen Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch gegen Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik und die damit verbundenen Selektionseffekte sowie gegen die Sterbehilfe, die sie als Euthanasie bezeichnen. Ihre Inhalte bringen die Lebensschützer auf verschiedenen Wegen an die Menschen. Durch klassische Aktionen wie Demonstrationen, durch Informationsarbeit auf lokaler Ebene, in persönlichen Gesprächen oder durch professionelle Lobbyarbeit, wie sie Beatrix von Storch in Brüssel durchführt. Die wichtigste öffentliche Aktionsform der Lebensschutzbewegung sind die Märsche für das Leben. Jährlich unter anderem in Berlin, Annaberg-Buchholz, München, Fulda, Münster und Freiburg. Organisiert wird die jährliche zentrale Veranstaltung in Berlin vom Bundesverband Lebensrecht, der am 20. September 2014 bereits zum 12. Mal stattfindet. Das gesamte Jahr bereitet der Bundesverband unter seinem Vorsitzenden Martin Lohmann diesen Marsch vor. Mit wachsendem Erfolg. Der Protestzug ist kontinuierlich gewachsen, in Berlin zuletzt auf rund 4000 Teilnehmende. Mitglied im Bundesverband Lebensschutz ist unter anderem der Verein Pro Conscientia. In dessen Vereinsblatt Mitwissen mit Tun finden sich neben fundamentalistischer Bibeltreue Ideologiefragmente der extremen Rechten wie eine starke Islamfeindlichkeit, extremer Antifeminismus, Homo- und Transfeindlichkeit. Auf den Märschen für das Leben stehen liberale und reaktionale Teile des Spektrums unwidersprochen nebeneinander auf der Bühne und können ihre jeweiligen Botschaften verkünden. Einzelne VertreterInnen der extremen Rechten fühlen sich hier ebenso wohl wie Mitglieder evangelikaler und reaktionärer katholischer Gruppierungen, wie etwa der Pius-Bruderschaft. Das harmonische Nebeneinander der verschiedenen Spektren hat bisher weder dem Anliegen des Bundesverbands Lebensschutz noch den beteiligten Mitgliedern von CDU, CSU oder sogar der AfD geschadet. Die Bewegung ist heterogen. Sowohl die AkteurInnen als auch ihr Auftreten nach außen changieren einerseits zwischen sich seriös und weltlich gebenden professionellen LobbyistInnen und andererseits bibelfesten FundamentalistInnen, von denen man denkt, sie seien direkt im Mittelalter entsprungen. Die Konzentration der Lebensschützer auf die Ablehnung von Abtreibung ist somit funktional. Divergierende politische Positionen werden innerhalb der Bewegung zugelassen und Identifikationsmöglichkeiten für ein breites gesellschaftliches Spektrum geboten. Es gibt weder offizielle Ausschlüsse von extrem rechten Akteuren, noch verhindern die verschiedenen Konfessionen oder Parteizugehörigkeiten den positiven Bezug aufeinander, wenn es um das gemeinsame Anliegen des Lebensschutzes geht. In ihrer christlichen Argumentation unterschlagen sie, dass menschliche Gesellschaften auch ohne den christlichen Glauben an Gott immer eine Ethik haben, dass Moralvorstellungen, Werte und Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit nicht statisch sind, sondern den Prozessen der gesellschaftlichen Aushandlung unterworfen sind, im besten Falle der demokratischen Aushandlung. Diesem Demokratieideal widerspricht aber jede Verknüpfung von Staat und Religion. Der 2013 gegründete Arbeitskreis Christen in der Alternative für Deutschland fordert aber genau dies, wenn er sich explizit für den Schutz der christlichen Familie ausspricht. Fatal ist auch, dass die Lebensschützer es durch die Selbstdarstellung als Bewegung für das Leben geschafft haben, die hinter dem Streit um Abtreibungen stehenden Probleme zu verschleiern und Agenda-Setting bei bioethischen Fragen zu betreiben. Zu oft überlassen ihnen emanzipatorische Gruppen hier das Feld. Während der Märsche kommt es inzwischen immerhin regelmäßig zu Protesten von linken, queerfeministischen und antifaschistischen Gruppen. In diesem Jahr rief etwa das Bündnis What the Fuck zu einer Gegendemonstration und einer anschließenden Blockade des Marsches für das Leben in Berlin auf. Wir beziehen uns immer wieder auf Online-Newsportale, so zum Beispiel in diesem Artikel, der jetzt kommt, auf Telepolis. Dieses ist auf den Seiten des Heise Verlags, der vor allem Computerzeitungen herausgibt, aber auch ein Internet-Newsportal für Netzkultur betreibt und hier viele Reportagen und Artikel veröffentlicht. Und dieser hier, da geht es um Kubaner und der heißt Massakerpolitik. Wie die Antiterrorkoalition die Kurden Syriens in einem widerlichen geopolitischen Geschacher den Massenmordmilizen des Islamischen Staates zum Fraß vorwirft. Und der Artikel ist vom 7. Oktober. Die Hilferufe aus der umkämpften kurdischen Stadt Kobane werden immer verzweifelter. Auch am 7. Oktober wandte sich der Co-Vorsitzende des Kantons Kobane, Salih Muslim, mit der Bitte an die Weltgemeinschaft, die Verteidiger der Stadt doch endlich mit schweren Waffen und Munition zu versorgen, sowie eine ernsthafte Luftkampagne gegen die Stellung des Islamischen Staates einzuleiten. Ansonsten drohten Massaker in der Stadt, die viele Zivilisten immer noch nicht verlassen hätten. Man sei für die bisherigen Luftschläge dankbar, so Muslim, aber es seien immer noch Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie außerhalb der Stadt, die diese nach Gutdünken beschießen könnten. ISIS beherrscht die Stadt von oben und dennoch hat sich an dem absurden Schauspiel, das wenige hundert Meter vor der Grenze des NATO-Mitglieds Türkei aufgeführt wird, kaum etwas geändert. Während die Türkei die Grenze für jedweden militärischen Nachschub der Volksverteidigungseinheiten blockiert und kampfwillige Kurden mit massivem Tränengaseinsatz von der Teilnahme an der Verteidigung Kobanes abhält, können sich Panzer und schwere Artillerie des IS in der Umgebung der Stadt nahezu frei bewegen. Beim klarsten Bombenwetter auf einem offenen Terrain, das größtenteils aus platter Geröllwüste besteht, konnten die Mörderbanden des IS über 3 Wochen nahezu ungehindert agieren. Besonders in der Anfangsphase des Ansturms der Dschihadisten gegen die Kurden-Enklave haben die anderswo in Syrien durchgeführten Luftschläge die IS-Kämpfer geradezu an die Front vor Kobane getrieben, da sie hier einigermaßen vor Luftangriffen sicher sein konnten. Derzeit sind die Verbände des IS in etliche Stadtbezirke eingedrungen. Es findet ein erbitterter Straßenkampf statt. Nach tagelangen Kämpfen konnten die Dschihadisten zuvor eine strategisch wichtige Anhöhe im Süden der Stadt erobern, von der aus sie das ganze Stadtgebiet nach Gutdünken beschießen können. Nahezu ungehindert kann der IS, der beim Sturm auf Kobane schwere Verluste erleidet, immer neue Verstärkungen aus ganz Syrien und teilweise den Nordirak heranführen und in die Schlacht werfen. Angeführt werden die IS-Truppen inzwischen von tschetschenischen Elitekämpfern unter dem Kommando des berüchtigten Dschihadisten Omar al-Shishani, der mittels einer Serie von massiven Bombenanschlägen, bei denen mit Sprengstoff vollbeladene Fahrzeuge eingesetzt werden, Lücken in die Verteidigungslinien der Volksverteidigungseinheiten sprengen ließ. Eine ähnliche Taktik nutzte al-Shishani bei der Eroberung der syrischen Menak-Luftwaffenbasis im August 2013. Inzwischen greifen die Verteidiger der Stadt zu Verzweiflungsakten. Vor allem die Kämpferinnen der Frauenverteidigungseinheiten, die rund 40% der Verteidiger der Stadt stellen, ziehen es vor, sich mit der letzten verbliebenen Kugel das Leben zu nehmen, als lebend in die Hände der dschihadistischen Kopfabschläger zu fallen. Inzwischen bestätigten die Volksverteidigungseinheiten, dass die Kämpferin Arin Mirkan in einem verzweifelten Versuch, den waffentechnisch und zahlenmäßig überlegenen IS aufzuhalten, eine Selbstmordattacke gegen den IS durchführte. Jacques Beres, Mitbegründer der Ärzte ohne Grenzen, zeigte sich nach einem humanitären Einsatz in der nordsyrischen Kurdenregion Rojava schockiert über die Gewaltexzesse des IS und die miserable medizinische Versorgungslage in der von der Türkei mit einem Embargo belegten Region. Ich mache diesen Job seit mehr als 40 Jahren, aber das, was ich in den vergangenen Wochen in Syrien gesehen habe, ist schlimmer als alles, was ich in meinem bisherigen Leben ansehen musste. Wenn die westlichen Staaten nicht bald agieren, wird es dort mit Sicherheit einen Genozid geben. Er habe verstümmelte, zerstückelte und verbrannte Körper gesehen, ohne Beine oder Arme, bei denen es sich größtenteils um Zivilisten gehandelt habe. Ein jeder weitere Angriff habe Dutzende neuer Verletzter gefordert. Unter den verletzten Verteidigern des Kantons Kobane habe es eine sehr hohe Anzahl junger Frauen gegeben, so Beres. Mindestens 40% der verwundeten Kämpfer, die ich behandelt habe, waren Frauen. Auch Beres wunderte sich, wieso die buchstäblich ums nackte überlegenen, kämpfenden Volksverteidigungseinheiten keinerlei militärische Unterstützung seitens des Westens erhalte. Er habe nur alte Kalaschnikows gesehen und Dschihadisten sowie türkische Militärfahrzeuge, die die syrisch-türkische Grenze frei passieren konnten. Erst am Morgen des 7. Oktober, nachdem es die Entrüstung über die Untätigkeit der Antiterrorkoalition in Türkei und europaweiten Protesten entlud, hat die US Air Force eine längere Serie von Angriffen auf Stellungen des IS ausgeführt. Wieso lässt die Antiterrorkoalition, deren Luftwaffe 2003 einen Großteil der irakischen Armee in rund 2 Wochen pulverisierte, nun Dschihadisten in unmittelbarer Nähe der türkischen Grenze die Fahnen des IS hissen? Offensichtlich handelte es sich hier um eine politische Entscheidung, die vor allem dem rücksichtslosen Kalkül der türkischen AKP-Regierung Rechnung trägt. Die Mörderbanden des Islamischen Staates stellen ein nützliches geopolitisches Werkzeug dar, das es skrupellosen Staaten wie der Türkei ermöglicht, ihre Machtpolitik zu externalisieren. Hier findet eine Art geopolitisches Outsourcing statt, bei dem man poststaatlichen Milizen und Terrorverbänden die Drecksarbeit überlässt. In diesem Fall benutzt Ankara den massenmörderischen Feldzug des IS, um die Kurden Syriens in die bedingungslose Kapitulation zu zwingen, wie die britische Zeitung The Independent unter Berufung auf Salim Muslim von der nordsyrischen Kurdenpartei, Partei der Demokratischen Union, ausführte. Der Anführer der Partei der Demokratischen Union, Salim Muslim, berichtete nach einem Treffen mit Offizieren des türkischen Militärgeheimdienstes, dass seinen Bitten um Unterstützung mit Forderungen begegnet wurde, die auf die Aufgabe ihrer Unabhängigkeit, die Auflösung der Selbstverwaltung und die Zustimmung zur Einrichtung einer türkischen Sicherheitszone abzielten. Herr Muslim hat diese Forderung zurückgewiesen. Ankara fordert somit die bedingungslose Kapitulation der syrischen Kurden sowie die Errichtung eines türkischen Besatzungsregimes vor Ort, um der kurdischen Bewegung und der immer noch als Terrorgruppe geführten PKK das Genick zu brechen. Mittels einer Intervention will die Türkei die kurdische Selbstverwaltung in Rojava zerstören, die Ankara schon seit langem ein Dorn im Auge ist, da sie von der mit der PKK verflochtenen Partei der Demokratischen Union in den vergangenen 2 Jahren des syrischen Bürgerkriegs aufgebaut wurde. Die Interventionsermächtigung, die das türkische Parlament am 2. Oktober Erdogan ausstellte, sieht ausdrücklich vor, dass türkische Streitkräfte in Nordsyrien gegen den IS wie auch gegen kurdische Gruppierungen vorgehen können. Zudem macht Ankara einen Sturz des Assad-Regimes zur Voraussetzung einer aktiven Beteiligung an der Antiterrorkoalition. Die Türkei instrumentalisiert somit den IS, um rücksichtslos ihre Machtinteressen in der Region durchzusetzen. Damit setzt Erdogan aber den mühsam in Gang gebrachten Friedensprozess zwischen dem türkischen Staat und der PKK aufs Spiel, der nach einem Massaker in Kobane wohl kaum noch fortzuführen wäre. Der inhaftierte PKK-Chef Öcalan warnte bereits davor, dass im Falle eines Massakers der Friedensprozess zum Stillstand kommen werde. Die massiven Proteste und Ausschreitungen, die in der letzten Nacht viele türkische Städte erschütterten, könnten somit den Anfang eines Aufstands und der Rückkehr zum Bürgerkrieg in der Türkei markieren. Es ließe sich sogar fragen, ob Erdogan nicht gerade ein Massaker in Kobane provozieren will, um die PKK zu Vergeltungsschlägen zu provozieren. Damit ließe sich eine Aufhebung des PKK-Verbots vereiteln, die in vielen westlichen Ländern derzeit diskutiert wird. Die geopolitische Instrumentalisierung der Dschihadisten durch den Westen hat bekanntlich eine lange Tradition, die bis zu dem Bürgerkrieg der 80er Jahre in Afghanistan zurückreicht, als ein gewisser Osama bin Laden unter den Fittichen der CIA beim Kampf gegen die Sowjettruppen seine ersten militärischen Erfahrungen sammeln durfte. Das Zögern Ankaras beim Vorgehen gegen den IS wird auch dadurch motiviert, dass die Türkei bislang viele Mühen auf sich genommen zu haben scheint, um den IS aufzubauen und zu der effizienten Massenmordmaschine werden zu lassen, die er jetzt darstellt. Diese Tatsache stellt beileibe kein Staatsgeheimnis dar. Die offensichtliche Unterstützung des IS durch die Türkei und die arabischen Golfdespotien wie Saudi-Arabien und Katar war nicht nur Gegenstand eines längeren Berichts von Monitor, sie wurde zuletzt auch vom US-Vizepräsidenten Joe Biden offen ausgesprochen. Bei einer Rede in Harvard Anfang Oktober erklärte Biden, die Türkei, er nannte ausdrücklich Erdogan und Saudi-Arabien, hätten in den vergangenen Jahren die Dschihadisten massiv unterstützt. Beide Staaten seien so entschlossen gewesen, das Assad-Regime zu stürzen, dass sie hunderte von Millionen US-Dollar und zehntausende Tonnen von Waffen an jeden weitergaben, der gegen Assad kämpfen würde. Und dies waren die dschihadistischen Kräfte, aus denen der IS hervorging. Unser größtes Problem sind unsere Alliierten, so Biden wörtlich. Nun seien alle am Aufwachen und versuchen, diese Unterstützungsnetzwerke zu kappen, behauptet Biden. Was der Vizepräsident natürlich zu erwähnen vergaß, ist einzig der Umstand, dass die Vereinigten Staaten bei dieser geopolitisch motivierten Förderung des islamischen Terrors ebenfalls beteiligt waren. Diesem Eingeständnis folgten wütende Anschuldigungen Erdogans, der umgehend eine Entschuldigung vom US-Vizepräsidenten verlangte und ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate auch erhielt. Um es nochmal klar auszusprechen, in der Antiterror-Koalition finden sich mit der Türkei und Saudi-Arabien die größten regionalen Förderer der wohl brutalsten und mörderischsten Terrororganisation, die der Nahe und Mittlere Osten bislang erdulden musste und die zumindest im Falle der Türkei immer noch bestrebt sind, diese Massenmordtruppe zu instrumentalisieren. Der Islamische Staat ist letztlich ein Produkt des Westens, was die Geopolitik, aber auch den Krisenprozess betrifft, der von den Zentren des kapitalistischen Systems ausstrahlt. Zwischen der Realität dieser geopolitisch motivierten Massenmordpolitik und ihrer öffentlichen Wahrnehmung klafft somit ein Abgrund, der inzwischen wahrhaft Orwellsche Ausmaße erreicht. Eine mit Terrorförderern angereicherte internationale Antiterror-Koalition lässt die einzige nennenswerte fortschrittliche Kraft des Nahen Ostens, die an Selbstverständlichkeiten wie Gleichberechtigung, Säkularismus und Basisdemokratie festhält, von ihrem selbst hervorgebrachten Terrorgebilde massakrieren. Zugleich wird die PKK, deren syrische Schwesternorganisation gerade vor den Augen des türkischen Militärs vom IS massakriert wird, von der EU und der Bundesrepublik weiterhin als eine verbotene Terrororganisation geführt. Die IC3W hat einen Schwerpunkt zur Atompolitik. Hier beleuchtet diese Informationszentrum Dritte Welt Zeitschrift aus Freiburg die Situation des Atomabbaus in Niger, in Namibia, aber auch in Australien. Also schaut, wie sind die Bedingungen in den Ländern, wo das Uran abgebaut wird, und hat auch einen Überblicksartikel. Den haben wir von dem aktuellen Schwerpunkt der September-Oktober-Ausgabe der IC3W eingelesen. Und dieser heißt Rückenwind für die Atombranche. Und hier geht es um die Atompolitik in vielen Ländern. Und danach werden wir mit dem altbekannten Newsportal gegen Atomenergie, Kontratom heißt dieses, einen Artikel zu einer erstaunlichen Entscheidung der EU-Kommission von gestern. Rückenwind für die Atombranche. Zahlreiche Länder bleiben bei der Atompolitik auf gewohnten Kurs. Nach einer kurzen Atempause nach dem Unfall in Japan setzen, zumindest politisch, viele Länder erneut auf den Ausbau der Atomkraft, wenngleich die weltweiten Kapazitäten an Kernenergie am Energiemix derzeit nicht zunehmen und der Bau vieler Reaktoren länger dauert als geplant, ist der politische Wille zum Atomstart vielerorts ungebrochen. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima am 11.03.2011 schien ein internationaler Atomausstieg kurze Zeit in Sicht. Fast alle Regierungen der Welt, die Atomprogramme verfolgt hatten, unterwarfen diese einer grundsätzlichen Überprüfung und deuteten Bereitschaft zu einer Energiewende an. 3 Jahre nach Fukushima ist hiervon keine Rede mehr. Stattdessen muss davon ausgegangen werden, dass sich auf internationaler Ebene eine sehr machtvolle Konstellation gegen eine Energiewende herausbildet. Zwei Hauptträger dieses Ausstieges aus Energiewende-Diskussion sind die französische und die russische Regierung, was angesichts der Abhängigkeiten beider Länder von Atomkraft sowie der Position der politischen Herrschenden nicht unbedingt verwundert. So wird in Frankreich fast 80% des erzeugten Stroms in AKWs erzeugt. Und Russlands Führung sieht Fukushima als Chance, die es zu nutzen gilt. Der Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion soll durch den Bau von neuen, jetzt angeblich sicheren AKWs stark erhöht werden. Der Export von AKWs wird massiv gefordert. Ein weiterer Aussteiger sitzt in Japan. Dort kam Ende 2012 eine neue, konservativ-liberale Regierung an die Macht, die mit der alten Regierung weitgehend identisch ist. Diese trug die Verantwortung für den Ausbau der Atomindustrie in einem hochgradig erdbebengefährdeten Land. Die Atomindustrie reagierte. Der Fukushima-Betreiber TEPCO kündigte zu Beginn des Jahres 2014 den Bau neuer AKWs an. Außerdem wurden bis Juli 2014 19 Anträge für die Wiederinbetriebnahme von abgeschalteten Reaktoren eingereicht. Im April 2014 beschloss die japanische Regierung dann einen Energieplan, in dem die Atomkraft als wichtige Quelle zur Abdeckung der Grundlast bei der Energieversorgung bezeichnet wird. Außerdem soll ein System zur Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennstäbe geschaffen werden. Eng verknüpft ist dies mit einer Neuinterpretation der japanischen Verfassung durch die Regierung von Ministerpräsident Abe, die in direktem Widerspruch zum Text der ausgesprochen pazifistischen Verfassung von 1947 davon ausgeht, dass Japan ein Recht auf den Einsatz von Gewalt zur Selbstverteidigung habe. Wahrscheinlich werden, so Positionen von Experten, ein Dutzend AKWs wieder in Betrieb gehen und auch die nuklearen Wiederaufarbeitungsanlagen weiter betrieben werden. Aktuell versucht die Regierung die erneute Inbetriebnahme der zwei Sendai-AKWs bis Ende des Jahres durchzudrücken, bislang mit Erfolg. Darüber hinaus verfolgen mehrere Länder in Nah- und Fernost ehrgeizige Industrialisierungsprogramme, die einen enormen Energiehunger nach sich ziehen werden. Eine Lösung dieses Problems sehen sie nur im Ausbau der Atomkraft. Erstens hat die chinesische Regierung infolgedessen 2012 einen Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Atomkraft getroffen. Der Bau von aktuell 28 AKWs wird seitdem fortgesetzt. Auch hat sich die Volksrepublik für den Export von AKWs entschieden. So schloss im Oktober 2013 ein chinesisch-französisches Konsortium mit der britischen Regierung eine Vereinbarung zum Bau von zwei Reaktoren in Hinkley Point C. Saudi-Arabien hat im Jahr 2013 alte Pläne für den Bau von 16 AKWs neu aufgelegt und Indien setzt den Bau von 6 AKWs fort. Südkoreanische Konzerne erhielten 2009 einen Auftrag für den Bau von 2, optimal 4 AKWs in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit deren Bau 2012 begonnen wurde. Das Auftragsvolumen dieser Projekte dürfte in der Größenordnung von mehreren 100 Milliarden US-Dollar liegen. Übersehen werden bei diesem Ja zur Atomkraft nicht nur all die grundsätzlichen Probleme der Atomenergie, wie die Gefahren einer militärischen Nutzung oder die ungeklärte und nicht klärbare Entlagerung von hochgradig strahlendem Material. Übersehen wird auch, dass AKW-Projekte in stark erdbebengefährdeten Ländern verfolgt werden. Dabei haben zwei Erdbeben im April 2013 in Iran die Gefahren eindrucksvoll vor Augen geführt. Selbst in Dubai und Delhi waren die Stöße dieser Beben noch deutlich zu spüren. Fast alle Großen im internationalen Atomgeschäft, die nach Fukushima zeitweise nachdenklich wurden, haben die Fortsetzung bisheriger Projekte beschlossen, allerdings auf deutlich reduziertem Niveau. Dies betrifft vor allem die USA, wo aktuell 5 Reaktoren gebaut werden, und Großbritannien. Die Bundesrepublik als im Grunde einzig relevante ökonomische Kraft unter den Großen im internationalen Energiegeschäft steht mit den löblichen Bekenntnissen zur Energiewende derzeit allein und ist gut möglich, dass diese relative Isolierung eine erneute intensive Diskussion um AKWs in der Bundesrepublik nach sich ziehen kann. Yeah. Während die EU-Kommission beklagt, dass angeblich durch den Atomausstieg, durch die Förderung der erneuerbaren Energien, zum Beispiel in der BRD, der Wettbewerb verzerrt würde und dass deshalb die Einspeisungsvergütung angeblich wettbewerbsverzerrend, angeblich gegen die Marktgesetze verstößt, scheinen für die EU-Kommission Milliardenförderungen, steuerliche Förderungen und Festpreise bei der Einspeisung von kommenden Atomstrom in Großbritannien okay zu sein. Hierzu ein Artikel von dem Internetportal Kontratom. Megaskandal. EU-Kommission genehmigt Subventionen für britisches Atomkraftwerk. Ohne staatliche Beihilfe kommt Atomkraft nicht aus. Und in England geht es aktuell um vermutlich 19 Milliarden Euro für den Bau eines neuen Meilers. Heute hat die EU-Kommission entgegen aller Kritik und Zweifel ihre Zustimmung gegeben, dass England in den künftigen Betreiber und französischen Stromkonzern EDF mit Steuergeldern unterstützen darf. Atomkraftgegner nennen die Genehmigung klar illegal und einen Kniefall vor der Atomlobby. Der Neubau von Atomkraftwerken hat sich in Großbritannien noch nie als wirtschaftlich erwiesen. Vor 15 Jahren meldete der Kernreaktorbetreiber British Energy Konkurs an. Jetzt will das Vereinigte Königreich einen AKW-Neubau zustimmen und dafür staatliche Subventionen in noch nie dagewesenem Ausmaß bereitstellen. Dieses Vorhaben steht bereits seit vielen Monaten heftig in der Kritik, weil es gegen EU-Wettbewerbsbestimmungen verstößt. Im Februar hieß es noch von der EU-Kommission, die geplanten Milliardensubventionen seien EU-rechtswidrig. Es gäbe schwere rechtliche Bedenken gegen das geplante Fördermodell der britischen Regierung, denn es wäre eine wettbewerbsverzerrende, rechtswidrige Subvention. England will dem Betreiber über Jahrzehnte eine Preisgarantie für den verkauften Strom versprechen. Heute hat die EU-Kommission die umstrittene Subvention für Atomstrom genehmigt. Die staatliche Unterstützung entspreche den europäischen Regeln. Großbritannien habe auf Druck der EU-Kommission die geplante Hilfe reduziert, sodass der Steuerzahler entlastet und der Wettbewerb gewahrt bleibe. Die EU-Kommission nannte allerdings keine Zahl für die staatliche Beihilfe. Laut des Betreibers EDF sollen sich die Gesamtkosten für Hinkley Point C auf 43 Milliarden Euro belaufen, die Baukosten auf 31,2 Milliarden Euro. Die staatliche Beihilfe sollte ursprünglich knapp 19 Milliarden Euro betragen. EU-Wettbewerbskommissar Almunia betont, dass die staatliche Unterstützung absolut notwendig sei. Das Projekt kann nicht durchgeführt werden, wenn es keine staatliche Hilfe gibt. Und nach dem EU-Vertrag könnten die EU-Staaten selbst über ihren Energiemix bestimmen. Der Neubau am Standort Hinkley Point könnte eines der teuersten Atomkraftwerke der Welt werden, meint Greenpeace. Diese Zustimmung sei ein Kniefall vor der Atomlobby. Atomkraftgegner der Stop Hinkley Campaign nannten die Genehmigung klar illegal. Österreich will nun Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einreichen. Österreichs Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt, Andra Rupprecht, kündigt an, im Falle einer Genehmigung muss dieser Skandal mit allen rechtlichen Mitteln bekämpft werden. Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, fordert die Bundesregierung auf, sich der Klage anzuschließen. Entgegen aller vorherigen Festlegungen habe der deutsche Energiekommissar Günther Oettinger heute für die Finanzierung des Atomkraftwerks gestimmt. Wenn Angela Merkel es doch ernst meine mit der Energiewende, dann müsse sich die deutsche Bundesregierung den unter anderem von Österreich angekündigten Klagen beim Europäischen Gerichtshof anschließen, fordert Harms. Denn dieser Beschluss hat Tragweite. Auch in anderen europäischen Ländern wie Tschechien, Bulgarien, der Slowakei oder Polen spekulierte man auf den positiven Entscheid und hofft, sich eine entsprechende Subventionsmöglichkeit für eigene Neubauprojekte. Denn bei fast allen Projekten mangelt es an einer Finanzierung. Dieser Beschluss ist eine fatale Fehlentscheidung für die Zukunft der Energieversorgung in Europa, so Jan Becker von Kontratom. Ohne staatliche Beihilfe ist die Atomkraft nicht überlebensfähig. Automatisch würden die erneuerbaren Energien die gefährlichen Meiler vom Markt verdrängen, zugunsten einer lebenswerten Zukunft ohne weiter wachsende Atommüllberge und dem steigenden Risiko schwerer Atomunfälle fordern wir ein grundsätzliches Verbot von staatlichen Subventionen für Atomprojekte. Die Reaktoren produzieren nicht nur Strom, sondern auch Atommüll, der auch in Großbritannien nicht sicher gelagert werden kann, wo so Vorstandsmitglied Udo Buchholz des Bürgerverbandes Bürgerinitiative Umweltschutzes BBU e.V. Mit unserem letzten Artikel bleiben wir bei der EU-Ebene und zwar wird es um die Ankündigung des Europäischen Aktionstages gegen das TTIP, also das Freihandelsabkommen mit den USA, zwischen EU und USA gehen. Und hier gibt es einen Aktionstag am 11.10., also am kommenden Samstag, mit Aktionen in Magdeburg, in Berlin, in Baden-Württemberg etc. Und dieser Artikel ist von Telepolis wieder übernommen und heißt Internationale Verträge von der Mitbestimmung ausgeschlossen. Die Initiative Stopp TTIP will vor dem Europäischen Gerichtshof ein Grundsatzurteil erwirken. Die EU-Kommission hat die vom Bündnis Stopp TTIP geplante Europäische Bürgerinitiative gegen die geplanten Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP und CETA nicht zugelassen. Stopp TTIP will das nicht hinnehmen und hat angekündigt, vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gegen die Nichtzulassung zu klagen. Telepolis sprach darüber mit Michael Efler, Mitglied im Bürgerausschuss von Stopp TTIP und Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie, der dem Bündnis angehört. Herr Efler, warum hat die EU-Kommission die Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA nicht zugelassen? Es gibt zwei Gründe. Zum einen sieht die Kommission ein Verhandlungsmandat lediglich als internen Vorbereitungsakt, welcher nicht mit einer europäischen Bürgerinitiative angegriffen werden kann. Und zum zweiten könnten europäische Bürgerinitiativen lediglich positiv den Abschluss von internationalen Verträgen fordern, nicht jedoch auf die Verhinderung des Abschlusses gerichtet werden. Und warum sind Sie der Ansicht, dass das rechtswidrig war? Eine europäische Bürgerinitiative könne laut EU-Vertrag darauf gerichtet werden, einen Rechtsakt zu erlassen. Und der Beschluss über ein Verhandlungsmandat, der natürlich auch zurückgenommen werden kann, ist ein Rechtsakt. Der Vertrag differenziert nicht zwischen internen Rechtsakten, Rechtsakten mit Drittwirkung. Und es steht auch nirgendwo, dass sich eine EBI, also eine europäische Bürgerinitiative, nicht auch gegen den Abschluss eines internationalen Vertrages richten kann. Würde sich die Kommissionsmeinung durchsetzen, wäre der gesamte Bereich der Verhandlung von internationalen Verträgen der EU der Mitbestimmung entzogen. Sie wollen am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gegen die Nichtzulassung klagen. Auf welcher Rechtsgrundlage geschieht das? Wir erheben Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der EU-Kommission aufgrund des Artikel 263 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Wann rechnen Sie mit einem Urteil? Vor oder nach dem Abschluss der TTIP-Verhandlungen? Ich denke, dass ein Urteil noch vor dem Abschluss der TTIP-Verhandlungen zu erwarten ist. Für CETA prüfen wir ein Eilverfahren. Was bringt ein Urteil, wenn die EU-Kommission eine europäische Bürgerinitiative letztendlich lediglich zur Kenntnis nehmen, aber nicht umsetzen muss, wenn sie nicht will? Die europäische Bürgerinitiative ist zwar ein begrenztes Instrument, aber es gibt auf europäischer Ebene kein Mitbestimmungsinstrument. Bei der europäischen Bürgerinitiative Right to Water hat sich zudem gezeigt, dass damit auch ein politischer Teilerfolg erzielt werden kann. Beim Klageverfahren geht es auch nicht nur um unsere europäische Bürgerinitiative, sondern auch darum, ein Grundsatzurteil zu erwirken, das den Anwendungsbereich dieses Instruments erweitert. Könnte ein Verfahren des Europäischen Gerichtshofes mehr Aufmerksamkeit für problematische Inhalte von TTIP und CETA bringen als eine erfolgreiche europäische Bürgerinitiative? Ein erfolgreiches Urteil von dem Europäischen Gerichtshof wäre schon eine erhebliche Schlappe für die Europäische Kommission. Außerdem beschränken wir uns ja nicht nur auf den Klageweg. Viel wichtiger ist, dass wir die Europäische Bürgerinitiative nunmehr selbst organisiert durchführen. Das heißt, wir sammeln auch ohne die Genehmigung der Kommission mindestens 1 Million Unterschriften und erfüllen auch die vorgeschriebenen Mindestquoten in den 7 Mitgliedstaaten. Die Kommission will uns ignorieren, jetzt ignorieren wir die Kommission. Freitag, den 10. Oktober, wird um 9 Uhr an der Thüringer Straße im dortigen Gericht ein Prozess gegen 7 Anti-Atom-Aktivistinnen stattfinden. Sie waren im Februar 2011 an einer Kletteraktion gegen einen Castortransport nach Lubmin beteiligt. Und ja, diese Form der Proteste wird wohl auch in Zukunft notwendig sein, da von einem tatsächlichen Atomausstieg gerade nicht auszugehen ist. Das war's vom Linken Medienspiegel im Oktober und wir hören uns wieder im November am zweiten Donnerstag 19 Uhr, wie gewohnt. Und alles Weitere findet ihr unter medienspiegel.blogsport.de. Tschö! We'll be right back.